Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. In the year 2525. Als dieser Hit 1969 im Radio zu hören war, wussten nur wenige, dass man in Kalifornien gerade die Weichen für die Zukunft stellte. Vier Universitäten richteten ein gemeinsames Netzwerk zwischen ihren Rechnern ein. Sie wollten schneller und einfacher ihre Informationen austauschen. ARPANET hieß das elektronische Datennetzwerk, entwickelt im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums und Vorläufer des Internets. In the year 35. Datenrausch. Wie neue Kommunikationstechnik den Alltag verändert. Eine Sendung von Gisela Keuerleber. Wir können, glaube ich, schon festhalten, dass neue Medien stark den Alltag verändert haben. 1995 ging man in den Buchladen, um ein Buch zu kaufen, in die Bank, um einen Betrag zu überweisen, ins Reisebüro, um eine Reise zu buchen. Und wir alle wissen, wie das heute ist mit Online-Shopping, Online-Banking, Auktionen, Recherche im Internet. Auch Begriffe wie E-Administration fallen schon. Das heißt, in ganz, ganz viele Lebensbereiche hat das Internet Einzug genommen und ist für viele Menschen auch selbstverständlicher Bestandteil ihres Alltags geworden. Astrid Schütz, Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der Technischen Universität Chemnitz. Sie ist Sprecherin der Forschergruppe Neue Medien im Alltag. Soziologen, Sprachwissenschaftler, Informatiker und Psychologen erforschen mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft die Auswirkungen von Computer und Internet im Alltag. Es geht dabei weniger um technische Entwicklungen als um das Nutzerverhalten. Mir fällt jetzt einfach an mir selber auf, dass es mich verhäuslicht. Früher bin ich in verschiedene Reisebüros gegangen, allgemeine Spezialisten, war auf der Straße, habe Gespräche geführt. Das kann ich jetzt eben alles nur von meinem Sessel aus machen. Auf der anderen Seite habe ich genauso Zeiten, wo ich merke, ich habe jetzt 2-3 Stunden davor gesessen, die sind wie nichts rumgegangen und ich habe eigentlich kein Ergebnis gehabt. Auf der einen Seite habe ich Zeitgewinn, auf der anderen Seite Zeitverlust und ich habe noch nicht eine persönliche Bilanz gebildet, ob es sich wirklich lohnt. Gezielt Informationen abrufen, Terminabsprachen per E-Mail. So nutzt die 46-jährige Lehrerin Andrea Bierwirth das Internet. Ganz anders gehen ihre Schüler mit dem Medium um. Bei Jugendlichen geht es vor allem um Spiel und Spaß. Sie laden Musik und Spiele herunter, chatten. Stundenlang. Rebecca und André? Hauptsächlich bin ich halt im Internet und schreibe da mit Freunden. Und halt über so ein bestimmtes Programm schreibe ich halt den ganzen Tag auch mit meinen Freunden. Da reden wir halt, was wir machen sollen, weil das kostet halt nicht so viel wie telefonieren. Also im Internet bin ich, glaube ich, den ganzen Tag lang. Nur am PC sitze ich dann vielleicht 3 Stunden. Wir sind dann auch über so einen Chat verbunden. Und da kann man dann immer gucken, wer gerade online ist und wer nicht. So kann man jeden Einzelnen zugleich schreiben. Da hat man dann alle unter Kontrolle. Man hat das Gefühl, man verpasst nichts. Ein Instant Messenger wie ICQ macht's möglich. Ein Mini-Chat-Programm, das man kostenlos herunterladen kann. Es zeigt jedem Nutzer an, wer gerade online ist. Man verabredet sich, tauscht Hausaufgaben, flirtet, streitet oder teilt die Langeweile mit den anderen. Vereinsamen die Jugendlichen an ihren Computern? Bestimmen sie zu sehr ihren Alltag? Astrid Schütz, Sprecherin der Forschergruppe Neue Medien im Alltag, sieht keinen Anlass zu Schwarzmalerei. Nach meiner Ansicht wird das hochgespielt. Natürlich gibt es Probleme von Vereinsamung, von Internetsucht. Das scheinen aber Randerscheinungen zu sein. Und ich halte es für falsch, dem Medium die Schuld zuzuschreiben. Denn die Analysen dieser Phänomene zeigen, dass in der Regel problematische Randbedingungen existierten, dass sozusagen die betroffenen Personen ohnehin Sozialschwierigkeiten hatten, in einer schwierigen Situation stecken und dann sich das Internet anbietet, sozusagen, also im Chat exzessiv zu verweilen, Spiele zu machen online oder ähnliches, um die offline empfundene Einsamkeit vermeintlich zu bewältigen. Und dann kann natürlich ein Teufelskreis einsetzen. Aber das Internet per se muss nicht einsam machen. Im Gegenteil. Viele Bevölkerungsgruppen profitieren von der schnellen Kommunikation und Informationsbeschaffung am heimischen PC. Menschen, die abgeschieden auf dem Land leben, Menschen, die durch ihre Lebenssituation vorwiegend ans Haus gebunden sind. Für Randgruppen, Personen, die mit einem bestimmten Handicap oder Stigma behaftet sind, für die kann das Internet eine ganz tolle Möglichkeit sein, Gleichgesinnte zu finden, sich auszutauschen, eine Bezugsgruppe zu haben und damit leichter dann auch mit ihrer Situation zurechtzukommen. Wer nutzt das World Wide Web? Wozu und wie häufig wird gesurft und gechattet? Welche Rolle spielen Alter, Geschlecht oder Bildung? In einer umfassenden ARD- und ZDF-Untersuchung zur Internetverbreitung und Nutzung wurde das Userverhalten gründlich unter die Lupe genommen. Junge Hyperaktive, junge Flaneure, routinierte Infonutzer, Selektivnutzer, Randnutzer. Den Internetnutzer gibt es nicht. Das Internet diente bis vor wenigen Jahren vor allem der Kommunikation und der Information. Inzwischen ist es auch Shoppingcenter und Dienstleister, Lebensberatungsstelle, Kontaktbörse und Spaßfaktor. Selektiv- und Randnutzer nennen die Online-Forscher diejenigen, die nur hin und wieder für gezielte Informationen oder Einkäufe das Internet benutzen. In der Altersgruppe 50+ findet man sie besonders häufig. Die Hitliste der am häufigsten genutzten Servicedienste in Deutschland, Preisvergleiche und Reisebuchungen. Jahrhundertelang hieß ein Landgasthof in Oberbayern Zur Linde. Vor einigen Jahren wurde er umbenannt. Alte Linde steht nun über der Tür. Der Besitzer begründet es so: Alte Linde ist im Internet schneller auffindbar, gerade bei alphabetisch geordneten Ergebnislisten. Einer der einfacheren und legalen Tricks im Kampf um Aufmerksamkeit im Cyberspace. Manch einer vertraut den Rangfolgen und angebotenen Informationen blind. Oder aber er verheddert sich im Überfluss der Angebote. Also zu viel Information zu haben, das Ergebnis einer Recherche mit einer Internetsuchmaschine, tausende von Treffern zu haben und dann vor der Frage zu stehen, wie selektiere ich? Dass es einfach ein zu viel an Information ist, das sind dann sozusagen neue Probleme, die damit entstanden sind. Oder das Problem Lost in Cyberspace, also zu navigieren, vom einen zum anderen zu kommen und nicht mehr genau zu wissen, wo man nun angefangen hat, sich dann so weiter treiben zu lassen. Das heißt, es kann dann auch sehr zeitaufwendig werden. Schätzungsweise 800 Millionen Computer sind heute weltweit online. Wer aber ist in Deutschland noch nicht im Netz? Wer ist offline? Also als Hauptproblem sehe ich eigentlich die sogenannte Digital Divide. Also die Frage, wer hat Zugang zu den neuen Medien und wer nicht. Eine Zeit lang hat man ja auch von der Gender Divide gesprochen, weil es so mit dem Aufkommen der neuen Medien so war, dass Männer mehr Interesse hatten als Frauen. Bei den unter 39-Jährigen hat sich das jetzt angeglichen. Bei älteren Personen gibt es noch einen gewissen Unterschied. Nach wie vor spielt aber Alter und Bildung eine Rolle. Das heißt, weniger gebildete Personen, ältere Personen sind deutlich unterrepräsentiert. Zwar hat der Preisverfall bei Rechnern, Software und den Verbindungskosten niedrige Einkommens- und Bildungsschichten aufholen lassen, aber manche trauen sich den Umgang mit den neuen Medien inzwischen nicht mehr zu. Es gibt so gewisse Personengruppen, wo man die Befürchtung haben kann, dass an ihnen ein gewisser Trend vorbeigeht und dann, wenn jetzt zunehmend auch sowas wie E-Administration und so weiter, also wenn immer mehr ins Internet verlagert wird, dass das zu einer Ausgrenzung führen könnte. 62% der privaten Haushalte in Deutschland haben einen Internetzugang. Im internationalen Vergleich liegen wir damit auf Platz 14. Ganz vorn sind Schweden, Hongkong, die USA und Island. Die Deutschen haben Nachholbedarf. Und auch mit der Computer Literacy, der Fähigkeit, einen Computer sinnvoll zu nutzen und die verschiedenen Anwendungen und Abläufe zu kennen, ist es bei deutschen Schülern nicht so weit her. Joachim Riedel, Informatiklehrer an einer Realschule. Eine Abfrage zeigt, dass also sicherlich 80% der Jugendlichen zu Hause einen PC haben oder an einen PC dran können. Sie machen dort selbstverständlich sehr viele Spiele. Briefe schreiben tun sie weniger, Was sie allerdings auch nicht wissen, ist, was läuft hinter einem PC ab. Es gibt einige andere, die haben schon mal eine Fehlerbehebung an ihrem PC gemacht, wissen also, dass es ein Betriebssystem gibt, was irgendwie eine ganz bestimmte Beziehung zu den Anwendungen hat, zu den Spielen natürlich im Wesentlichen, können auch Spiele installieren. Wie ein PC aber wirklich aufgebaut ist, auf welchen Komponenten er besteht, hardwaremäßig, das wissen sie ebenfalls nicht. Mehr als 20% der deutschen 15-Jährigen haben erhebliche Defizite im Umgang mit neuen Medien. So fehlen ihnen technische Kompetenzen oder computerbezogene Lernstrategien, um das Medium angemessen nutzen zu können. Im Zuge der Digitalisierung von Kultur wird das Umgehen mit der Vielfalt an Informationen, die wir zur Verfügung haben, das Einsortieren, das Beurteilen, das Bewerten, all dieser Dinge, das wird neben Lesen, Schreiben, Rechnen eine neue Kulturtechnik sein, die wir erlernen müssen. Klaus Schönberger, Professor für Kulturwissenschaften an der Universität Hamburg. Und das hat ganz wenig mit Computern und hat ganz viel mit Kulturtechniken klassischer Art zu tun. Lesen, aber auch eben nicht nur lesen, sondern beurteilen, bewerten, beschreiben, sortieren, filtern. All diese Funktionen, die sind gefragt. Und wie bei den klassischen Kulturtechniken, gibt es auch einen Zusammenhang zwischen den Fähigkeiten der Kinder im Umgang mit den neuen Medien und der sozialen Herkunft und dem Bildungsniveau der Eltern. Unsere Schüler jedenfalls hier, die sind zwar versiert im Umgang mit dem Internet, weil fast jeder zu Hause so eine Kiste stehen hat, aber sie sind nicht versiert darin, die entscheidenden und wichtigen Informationen rauszusuchen. Zum Umgang mit Recherche gehört, glaube ich, auch Lesekompetenz. Da haben wir einige Probleme. Wir versuchen das aufzufangen, indem wir Lesekompetenzförderung machen, und zwar ab Klasse 5. An der Realschule von Direktor Volkmar Trüb wird das Problem angegangen. Gezieltes Lesetraining. Und wahrscheinlich ist auch gezieltes Schreibtraining notwendig, denn die neuen Medien verkürzen und vereinfachen den Schreib- und Sprachstil. Zum Leidwesen der Lehrer. Das schnelle Schreiben führt sowohl beim Chatten als auch beim SMS-Schreiben dazu, dass das Wort nur noch irgendwie erkannt werden muss. Also die orthografische Genauigkeit spielt gar keine Rolle mehr. Und das färbt sich natürlich auch auf andere sprachliche Einsätze ab. Aufsätze schreiben oder Textaufgaben alleine nur richtig wieder abschreiben. Schnelles Kommunizieren gibt dem Flüchtigen, dem kurzen Entwurf, dem Fragment den Vorzug. Die Löschtaste revidiert in Sekundenschnelle, was besser geschrieben werden kann oder besser ungeschrieben bleiben soll. Auch die sozialen Umgangsformen verändern sich durch die neuen Medien. Zugabteile gleichen Großraumbüros oder Musiklounges. Fast jeder hat Stöpsel in den Ohren, hört Musik, widmet sich seinem Laptop, telefoniert oder fragt per Handy die neuesten E-Mails ab. Die Generation der 14- bis 19-Jährigen ist mit den neuen Medien groß geworden. Verabredungen und Beziehungen werden mobil erledigt. Verbindlichkeit ist jungen Leuten von jeher lästig. Sie haben mit dem Handy ihr ideales Medium gefunden. 10 Uhr abends. Das Kino ist aus und zwei Freundinnen fangen an, den Rest der Clique zusammenzutrommeln per Handy. Ob und wie viele kommen, wann sie kommen und ob es bei dem Club bleibt, den Freundin Nummer 1 vorgeschlagen hat, ist noch gar nicht klar. Der Abend ist noch jung und man wird sehen. Da schreibt einer eine SMS an einen Freund zum Beispiel, ja, und dann wird das sozusagen eine Kette. Dann schreibt der eine zum nächsten, ja, und so verabreden wir uns dann und dann wissen wir halt alle Bescheid, wo wir hingehen müssen. Auch wenn wir dann in der Disco sind oder so, wird mal eine SMS geschrieben, wann wir jetzt gehen wollen, wenn wir uns nicht mehr gesehen haben in der Disco. Ja, und das Handy ist eigentlich immer dabei und das benötigen wir dann auch. Wie an einer Nabelschnur sind der 17-jährige André und seine Freunde miteinander verbunden. Der Glaube, ständig verfügbar sein zu müssen. Also es ist eine Sucht, das Ding ist immer eingeschaltet, nie aus, 24 Stunden rund um die Uhr. Man glaubt, erreichbar sein zu müssen. So können nur die reden, die ohne Handy aufgewachsen sind. Angenommen, es gibt irgendwo eine private Party, die langweilig begonnen hat, aber jetzt gerade anfängt, richtig gut zu werden, also nix wie hin. An meinen eigenen Kindern merke ich, dass die dann vor lauter Vielfalt der Chancen am Ende ganz ohne dastehen. Dann haben sie den nicht getroffen, der war eine Minute zu spät, der dritte war im Funkloch und auf einmal stehen sie ganz ohne da. Also ich kann nicht erkennen, dass das eine höhere Qualität hat, als früher eine feste Verabredung zu treffen. Der junge Mensch von heute ist ein mobiles Vergnügungsbüro in eigener Sache. größtmögliche Flexibilität, und zwar den ganzen Abend über, das ist oberstes Gebot. Aber damit steht auch jedes Treffen unter Vorbehalt. Kommt eine wichtige SMS, kann es sein, dass eine nette Runde sich plötzlich auflöst. Man schwärmt aus, lässt sich woanders nieder, in der Hoffnung, dort ist es noch aufregender. Die beiden Freundinnen sind inzwischen in einer Bar. Dort ist Felix eingetroffen. Den beiden anderen, die ursprünglich kommen wollten, ist es doch zu kalt und sie bleiben lieber zu Hause. Es geht etwas verloren, nämlich so etwas, was wir früher selbstverständlich hatten, eine Verlässlichkeit. Ich spreche einen Termin ab und der steht. Hier gibt es eigentlich gar keinen Termin. Es wird mal gesagt, ja, wir telefonieren und dann gucken wir mal. Und das wird eben, wie gesagt, offen gehalten bis zum Schluss. 50-Jährige können sich schlecht in die neue, mobile Generation hineinversetzen. Beziehungsmäßig sind die Älteren ja auch in planwirtschaftlichen Verhältnissen groß geworden. Flirten per SMS, das gibt es nur in der Handy-Generation. Wenn ich halt eine Person kennenlernen will, dann schreibe ich ihm halt, dass ich ihn da und da gesehen habe, dass ich ihn ganz nett finde, interessant und wie es mit ihm aussieht, ob er eine Freundin hat. Ihren ersten Freund hat Rebecca so kennengelernt. Man hat nochmal gechattet und sich erst dann getroffen. Risikominimierung. Denn? Man steht nicht vor dieser Person und wenn sie halt nicht möchte, ja, dann ist das halt nicht so peinlich und auch man kann vorher überlegen, was man schreiben will. Man muss nicht so spontan sein und man kann sich seine Antworten halt länger überlegen. Liebesbriefe auf rosa Papier, verziert mit gepressten Blüten oder leicht duftend, längst vergessen. Stattdessen simst man sich HDL, hab dich lieb. Oder HDGDL, hab dich ganz doll lieb. Die große Schwester der SMS ist die E-Mail. Kommt seriöser daher als die vorwiegend von Teenies genutzte Handybotschaft. Kein Arbeitsplatz ohne regen E-Mail-Verkehr, fast kein Telefonat ohne eine nachträgliche schriftliche Bestätigung per Mail. 1971 wurde sie von dem Computertechniker Ray Tomlinson in Cambridge, Massachusetts erfunden. Und seitdem beglückt die elektronische Post die Menschen, weil sie so schnell und effizient ist. Gleichzeitig haben sich E-Mails als großes Ärgernis etabliert. Als Spam-Mail mit unlauteren Werbebotschaften. Vom Kreditschnäppchen bis zur Penisverlängerung. Als lustige Sammelmail, deren riesige Anhänge zeitraubend und nervend sind. Als Betrugsmail, die einen Virus einschleusen will. Nach 35 Jahren Erfahrung mit E-Mails ist die nüchterne Bilanz: Die hohen Erwartungen an die schnelle und mühelose Kommunikation sind nicht erfüllt worden. Das Schlagwort vom papierlosen Büro ist ein Schlagwort geblieben. Astrid Schütz? In der Anfangseuphorie haben ja viele gesagt, das wird unser Bürowesen revolutionieren, wir werden wenig Papier mehr brauchen, alles wird elektronisch passieren. Der Eindruck, den ich habe, also dass eher mehr Papier produziert wird, weil so viele Dokumente versendet werden, weil es so einfach ist, als Anhang an eine E-Mail etwas zu versenden, dass man einfach mit Informationen überflutet ist. Und um den Überblick zu behalten, tendieren viele Nutzer eben immer noch dazu, die Informationen lieber linear auf Papier zu rezipieren. Inzwischen, so Schätzungen, sind 80% der täglich verschickten Mails Werbeschrott. Die unerwünschten Angebote verstopfen nicht nur die elektronischen Briefkästen. Auch zwingen sie Firmen dazu, immer raffiniertere und teurere Filter zu installieren. Dem Werbemüll Einhalt zu gebieten, ist schwierig. Auf beiden Seiten des Atlantiks gibt es unterschiedliche Definitionen und Rechtsvorschriften. In der EU ist es verboten, Reklame ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung des Empfängers zu verschicken. In den USA darf sie so lange versendet werden, bis sie ausdrücklich abbestellt wird. Aber wie abbestellen, wenn die Absender gefälscht sind oder wenn es gar keine funktionierende Abstellfunktion gibt? Der wirtschaftliche Schaden durch Spam-Mails, Viren, gezielte Lahmlegung von Servern durch eine Vielzahl von gleichzeitigen Anfragen betrug im Jahr 2003 240 Milliarden Dollar. Ein Jahr später belief sich der Schaden auf mehr als das Doppelte, auf über 500 Milliarden. Die Welt im Cyberspace ist nicht in Ordnung. Das World Wide Web ist auch für Computergangster offen, Die Grenze zwischen Hackern und Kriminellen verwischt an den Rändern. Attacken müssen nicht nur große Unternehmen, Banken und Behörden befürchten. Auch Otto Normalnutzer ist nicht sicher vor Viren und vor Diebstahl des Passwortes und der Kontonummer. Phishing heißt die neue Gefahr, die diejenigen fürchten müssen, die ihre Bankgeschäfte online erledigen oder per Internet einkaufen. Dabei sind viele Bürger zu arglos. Jeder zweite Internetnutzer surft ohne Firewall. Und jeder vierte navigiert ohne Antivirenschutz. Immer noch gibt es naive Nutzer, die den Anhang einer Mail öffnen, auch wenn ihnen der Absender unbekannt ist. Aber da wäre noch ein anderes Problem, das das meistgenutzte und geschätzte elektronische Kommunikationsmittel E-Mail in Verruf gebracht hat. Für die einen ist eine Mail reine Informationsübermittlung. Für die anderen dient sie auch als Selbstdarstellung. Für die Dritten ist Mailen eine Versicherung, am Geschehen teilzuhaben. Und das führt zur Inflationierung. Über 100 Mails am Arbeitsplatz überfordern und werden oft gar nicht mehr geöffnet. Manche Firmen und Behörden verordnen E-Mail-Pausen. Andere begrenzen die Anzahl der persönlichen Mails oder verbieten sie. Und doch, eine Mail an alle ist schnell verschickt und schon ist sie da. Die Pest der neuen Medien. Informationsüberflutung. Das ist auch eine sozusagen Entwicklung des Internets insgesamt, dass eben mit der Möglichkeit einer weltweiten Verbreitung, unabhängig von Raum und Zeit, jetzt auf einmal der Vorteil für viele darin bestand, dass die, die vorher nicht zu Wort kamen, dass die jetzt die Möglichkeit haben, ihre eigene Sichtweise zu entwickeln. Klaus Schönberger, Professor für Kulturwissenschaften an der Universität Hamburg. Und das zieht natürlich Gruppen, Personen an, die glauben, etwas zu sagen zu haben und die jetzt diese Möglichkeit nutzen, um sich eben bekannt zu machen, um ihre Ideen zu verbreiten, um ihre Ideen, die interessant bis abstrus, bis skurril, bis sehr wichtig sein können. Auch dient das offene Medium Internet beispielsweise als Ort zur Selbstfindung. Sie finden dort ganz interessanterweise ganz viele Teenager, insbesondere weibliche Jugendliche, die da Identitätsmanagement betreiben, sagen, versuchen, ihre Rollen zu finden, die beschäftigen sich mit ihren alltäglichen Problemen und Sorgen, die eigentlich niemand anders interessiert als vielleicht die beste Freundin. Und so bleibt es nicht aus, das große Rauschen. Befindlichkeiten, Kommentare, Seelenergüsse, die gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind, werden ins Netz gestellt, verfügbar in der ganzen Welt, lesbar von Millionen. Ein besonders schnelles und unkompliziertes Medienformat ist das Weblog. Das Kunstwort Weblog ist aus Web und Logbuch zusammengesetzt. Ein Weblog ist eine regelmäßig aktualisierte Internetseite. Die neuesten Einträge stehen an erster Stelle. Es gibt den persönlichen Bericht und Notizen, Kommentare zu Tagesereignissen. Andere können darauf reagieren und ihre Sichtweise darstellen oder auf wichtige Informationen im Netz verweisen. Eine Definition ist schwierig, denn ein Weblog wird zu ganz verschiedenen Zwecken benutzt. Man kann das führen als persönliches Tagebuch, man kann das als Wissensmanagement-Tool. Es gibt politische Gruppen, die das nutzen. Es gibt Personen, die damit sozusagen ein eigenes journalistisches Format entdeckt haben. Und so kann sich jeder zu Wort melden. Auch kritische Beobachter des Weltgeschehens und Medienwächter. Sie finden auch einen Weblog, der Medienbeobachtung macht, der Bildblog, der sozusagen versucht täglich aufzuzeigen, was bei diesem Medium, klassischem Boulevardmedium, an falschen Informationen verbreitet werden. Aber es ist insofern klassisch, als es sich einer Tradition von sogenannten Watchblogs einreiht. Und diese Watchblogs sind vor allem dazu da, andere zu beobachten, sei es Medien, sei es Politiker. In den USA ist das inzwischen ja ein ausgereiftes Genre, dass Politiker und ihre Aussagen beobachtet und kommentiert werden. Das ist sozusagen ein Kommentar in Echtzeit. Und das ist auch ein zusätzlicher Inhalt, den es vorher in dieser Intensität nicht gegeben hat. Warblogs, entstanden nach dem 11. September 2001, sind ein Genre in der Blogsphäre. Während des Golfkriegs nutzten professionelle Journalisten diese Informationsquelle. Ein irakischer Blogger, ein 29-jähriger Architekt, schilderte die Kriegsgeschehnisse aus seiner Sicht. Es gab dort den Salam Pax, der unter Pseudonym sozusagen aus dem Kriegsgebiet selbst berichtete. Und das ist vielleicht auch so ein Aspekt des Weblogs, nämlich das Persönliche oder Authentische, das sozusagen dort gesucht und gefunden wird. Kriegsberichterstattung war in jenen Tagen in Verruf geraten. Die Debatte um Embedded Journalism zeigte, wie schnell Berichterstatter zum Propagandainstrument der einen oder anderen Partei werden konnten. Und so hofften Journalisten der klassischen Medien von diesem Weblog unabhängige, authentische Berichte zu erhalten. Wir haben das immer wieder gehabt, dass in Krisensituationen, sei es nach dem Bombenanschlag auf die Londoner U-Bahn, sei es im Zusammenhang mit dem Tsunami-Unglück in Südostasien, dass dort immer wieder Weblogs auf einmal eine Qualität von Aktualität hatten, von Informationen, die so einfach nicht zu bekommen waren, wo Listen entstanden sind, auch bei den New Orleans-Überschwemmungen. Überall haben die Weblogs eine ganz entscheidende Rolle zur Selbstorganisation von Informationen und zum Verbreiten von Informationen gehabt, die sie doch zu einem sehr interessanten Medium gemacht hatte. In the year 55, your arms are hanging limp at your side. Your legs got nothing to do. Some machine doing that for you. Das World Wide Web gab in der Anfangszeit das Versprechen, dass alle alles veröffentlichen können. Man hoffte auch, mit Hilfe des neuen Kommunikationsmittels könnten wachsame Bürger die Arbeit der Eliten beaufsichtigen, sich gegenseitig Informationen beschaffen und schnell reagieren. Haben sich die Erwartungen der Gründergeneration des World Wide Web erfüllt, weltweit die Demokratie voranzubringen? Digitaler Idealismus. Zwar ist freie Meinungsäußerung im Internet theoretisch möglich. Jeder kann sich in Blogs und Chaträumen allen anderen Interessierten mitteilen. Doch allein durch sein Vorhandensein, das zeigt sich in China, löst das World Wide Web keine Demokratisierungsprozesse aus. So hat das Internetportal Yahoo den chinesischen Behörden Informationen geliefert, die zur Verhaftung eines missliebigen Systemkritikers führten. Der Journalist wurde im April vergangenen Jahres zu 10 Jahren Haft verurteilt, weil er geheime Informationen via E-Mail ins Ausland weitergeleitet hatte. Die Mails liefen über die Server von Yahoo. Die chinesischen Staatswächter lasen mit. Es wird angenommen, dass mithilfe des amerikanischen Unternehmens die chinesischen Behörden schließlich die verdächtige Adresse entschlüsseln konnten. Um seine Geschäfte in China voranzutreiben, hat sich das Internetunternehmen Google zur Übernahme von Zensurbestimmungen bereit erklärt. Mit der Selbstzensur des neu gestarteten chinesischen Google-Portals folgt das kalifornische Unternehmen seinen Wettbewerbern Yahoo und Microsoft, die ihre Inhalte in China bereits seit längerem selbst zensieren. Und so lösen sich die einstigen Ideale im globalen Dorf allmählich auf. Was bleibt, ist die Erkenntnis. Neue Kommunikationsmedien sind Medien, die demokratische Werte und Normen zwar transportieren, aber bei entsprechendem Handeln der Akteure auch in genau die andere Richtung wirken können. Das gilt auch für Weblogs. Die Tatsache, dass ich senden darf, ist zwar erstmal ein ganz wichtiger Aspekt und ein möglicher Ausdruck von Demokratisierung von Gesellschaft, aber das heißt eben noch lange nicht, dass mir auch dann tatsächlich zugehört wird oder dass es zur Kenntnis genommen wird. Also ganz ähnlich wie bei den alten Medien. Bücher, Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen. Ich denke, dass neue Medien natürlich wie alte Medien auch missbraucht werden können oder in negativer Weise gebraucht werden können, dass sie aber eben auch in sehr, sehr positiver Weise genutzt werden. Und in vielerlei Hinsicht scheint zu gelten, dass die Leute mit neuen Medien das tun, was sie schon immer getan haben, nur mit Hilfe des Internet. Dann vielleicht ein bisschen anders, bisschen effizienter, bisschen schneller, aber dass vieles sich gar nicht grundlegend verändert hat. In der Reihe Zeitfragen hörten Sie Datenrausch, wie die neue Kommunikationstechnik unseren Alltag verändert. Eine Sendung von Gisela Keuerleber. Es sprachen Sabine Arnold und Thomas Holländer. Regie Roswitha Graf. Redaktion Konstanze Lehmann. Produktion Deutschlandradio Kultur 2006. In der kommenden Woche senden wir an dieser Stelle Kampf um Erinnerung, die Debatte über das Zentrum gegen Vertreibungen.